WDR 5 Erlebte Geschichten. Das war wirklich ein verludertes System, sagt Rainer Kukler über die Psychiatrie der 1970er Jahre. Als der junge Soziologe 1972 vom Vorsitzenden der Sachverständigenkommission Psychiatrie, Kaspar Kuhlenkampf, nach Köln zum Landschaftsverband Rheinland geholt wurde, hatte er als Hilfspfleger und studentischer Forscher schon erschreckende Einblicke in die menschenunwürdige Verwahrung der Patienten in den Anstalten gewonnen. Als Kuhlenkampfs Psychiatrieplaner konnte Rainer Kukler die Empörung in handfeste Verbesserungen der rheinischen Psychiatrielandschaft ummünzen. Und manche in seinem Büro ersonnene Reformidee fand Eingang in die Psychiatrie-Enquete. Insgesamt hat Rainer Kukler 35 Jahre lang Gemeindepsychiatrie mitgestaltet. Also der Auslöser war, dass Kuhlenkampf mich eines Tages fragte, ob ich Lust hätte, mit nach Köln zu gehen. Denn er hatte sich entschlossen, sein Ordinariat in Düsseldorf und die Position als Direktor des dortigen Landeskrankenhauses aufzugeben, weil er eben Reformen machen wollte. Und er sagte, um das zu tun, muss man eben in die Machtzentrale in Köln gehen, beim Landschaftsverband Rheinland, der Träger der öffentlichen psychiatrischen Einrichtungen war. Übrigens der größte Träger in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben dann ein Planungsreferat aufgebaut mit mehreren Mitarbeitern. Ein Jurist, ein Psychiater, ein Statistiker und so weiter. Und wir waren ja alle tief bewegt und beeindruckt von dem Elend in der Psychiatrie, in den Anstalten, die wir ja nun auch aus verschiedenen Tätigkeiten heraus kannten. Und waren natürlich voller Elan, das zu überwinden. Was sich nicht zuletzt darin äußerte, dass morgens, also wenn wir unsere Morgenbesprechung hatten, da erstmal in den Fantasien zwei Direktoren abgesetzt wurden, eine Klinik mindestens in die Luft gesprengt wurde, weil überhaupt nicht reformierbar. Und das war meine Aufgabe dann als Leiter dieser Planungsgruppe, das dann immer wieder einzufangen und in etwas kreativere und auch machbarere Aktionen umzuwandeln. Was man in dem Zwischenbericht zur Psychiatrie-Enquete als brutale Realität beschrieben hat, fußte ja auch zu einem ganz großen Teil auf Material, was wir im Rheinland erhoben haben. Und das waren ja alles Verhältnisse, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also Bettensäle mit weit über 30 Betten, eng zusammengeschoben, dass kein Platz mehr für Nachttisch war. Die Patienten völlig mittellos, hatten auch keine private Habe. Das Wenige, was sie hatten, versteckten sie vielleicht unterm Kopfkissen. Also grauenhafte sanitäre Verhältnisse, also wo nicht mal zwischen zwei Klos eine Wand dazwischen war. Also das war alles ein System, was auf Überschaubarkeit und Kontrollierbarkeit ausgerichtet war. Also Schamwände, wie man das nannte, die fehlten einfach. Meist fehlten sogar die Klobrillen. Aber das war natürlich auch nur das Äußere. Schlimmer war ja noch, dass auch die ganze Unterbringung in den Anstalten im Grunde auf Verwahrung ausgerichtet war. Und auch das Berufsbild etwa der Krankenschwestern oder der Pfleger war dadurch geprägt, nicht? Also da ging es im Wesentlichen um Ordnung und Sauberkeit. Also eine gute Schwester ist die, die viel putzt. Wenn eine anfing, weil sie das interessierte, auch mit Patienten zu sprechen, die galt dann als faul. Das heißt, fachliche Kriterien, die man heute etwa als psychotherapeutische Basiskompetenz oder sowas bezeichnen würde, die spielen damals natürlich null Rolle. Ja, und Patienten wurden eben auch in ihrer Würde sehr stark beeinträchtigt, sei es durch bestimmte Rituale, die nicht einsehbar waren, also Aufnahmerituale, dass also erstmal alle, egal wer da kam, erstmal ins Bad, ins Aufnahmebad gesteckt wurde. So nach dem Motto, wer hier reinkommt, ist erstmal per se dreckig. Das heißt, den müssen wir erstmal waschen, dann wird das Gebiss weggenommen, da könnte ja sonst verloren gehen. Und viele solcher Sachen, die Menschen in ihrer Persönlichkeit zutiefst beeinträchtigen und treffen. Also das war Alltag und ich meine, auch die ganze Subkultur des Miteinanders in der Einrichtung war geprägt von dem Gegensatz Wärter und Profis auf der einen Seite und Insassen sozusagen auf der anderen Seite. Die Zusammenarbeit mit Kuhlenkampf war sehr intensiv. Wir haben so unter uns gesagt, das ist so sein antiautoritärer Planungsladen, was wir hier machen. Man muss sich das so vorstellen, wir haben ja praktisch jeden Morgen eine Morgenbesprechung gehabt, wo dann natürlich nicht nur diskutiert wurde, was jetzt im Rheinland zu tun sei, so ganz konkret, was machen wir heute oder morgen und so. Oder wie gehen wir mit der Politik um, sondern da wurde natürlich auch vieles grundsätzlich diskutiert, etwa was jetzt gerade in den Gremien der Psychiatrie-Enquete, also der Expertenkommission anstand. Das heißt also, da wurden natürlich Begriffe erfunden, da wurden Leitlinien erfunden oder eben Positionen auch diskutiert, mit Kuhlenkampf sehr eng, die er dann da bundesweit vertreten hat. Kaspar Kuhlenkampf war eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit. Zunächst mal eindrucksvoll einfach auch, weil er war groß gewachsen, er sah gut aus und er hatte so eine Aura natürlicher Autorität. Er war im Grunde großbürgerlich geprägt. Er war ja ein Spross einer bremischen Kaufmannsfamilie, die in Bremen berühmt waren, also ich sag mal hanseatische Pfeffersäcke sozusagen. Aber sein Vater war der berühmteste Geiger seiner Zeit und dadurch lebten die nicht in Bremen, sondern in Berlin. Und die Eltern Kuhlenkampf und die Mutter unterhielten da auch einen großbürgerlichen Salon in Berlin, nicht? Und in dieser Atmosphäre ist er aufgewachsen. Und er hat auch in seiner Persönlichkeit, habe ich immer gedacht, beides. Sowohl das bodenständige, hanseatische, kalkulierende, als auch das künstlerische und chaotische. Naja, und er hatte sowohl die Erfahrung als Ordinarius und wissenschaftlich Tätiger, er hatte die Erfahrung als Direktor eines Landeskrankenhauses, also einer Großanstalt. Und er hatte dann als Landesrat in Köln die Erfahrung als politischer Beamter, also im Umgang mit Verwaltung und Politik. Und diese drei Erfahrungshintergründe machten ihn eigentlich zur idealen Figur, da als Vorsitzender der Enquetekommission die Dinge zum Konsens zu bringen und die widerstreitenden Parteien zusammenzuhalten. Die Entwicklung sowohl in der Sachverständigenkommission als auch beim Landschaftsverband lief im Grunde parallel, beziehungsweise manches von dem, was hinterher in der Enquete eine Rolle spielte, hatten wir da in Köln schon formuliert. Wir hatten also zum Beispiel dann im Jahr 72 schon einen Rahmenplan veröffentlicht, in dem viele Grundsätze drin standen, die dann auch in der Enquete eine Rolle spielten. Das heißt also die Grundsätze von Gemeindenähe, Erreichbarkeit, umfassender Versorgung und viele anderen Dinge mehr. Also Rechte, die psychisch Kranke haben und die man eigentlich erfüllen muss. Wir versuchten das natürlich auch im Rheinland schon parallel in die Tat umzusetzen, während noch an der Enquete gearbeitet wurde und bevor sie veröffentlicht wurde. Und eines der ersten Dinge, die passierten, war, dass aufgrund dieses Rahmenplans, den wir geschrieben hatten, die Politik bereit war, etliche Millionen zur Verfügung zu stellen, damit Dinge auch möglichst schnell und sofort verbessert werden konnten. Also es wurde zum Beispiel ein Standardbettenhausprogramm aufgebaut, wo in kürzester Zeit über eine standardisierte Bauweise 1600 Betten geschaffen wurden in den rheinischen Landeskrankenhäusern, was natürlich Luft brachte und Patienten endlich mal in vernünftige Verhältnisse brachte. Das Besondere war, dass wir natürlich das Raumprogramm so ausgestaltet haben, dass es eben zur damaligen Zeit modernen therapeutischen Anforderungen gerecht wurde. Das heißt, es gab natürlich keine Säle dann mehr, sondern es wurden Zweibettzimmer als Standard gebaut. Ein Bettzimmer, gelegentlich auch mal ein Vierbettzimmer. Ja, wir haben damals gelernt, dass man über Milieu ganz viel gestalten kann, weil es eben auch Signale setzt. Es setzt Signale hinsichtlich der Wertigkeit, sowohl der Patienten als auch der Menschen, die dort arbeiten. Wenn man sie eben in so einem letzten Dreckloch unterbringt, dann haben die Menschen und die Arbeit offenkundig keinen Wert. Wenn man das aber rumdreht und sagt, wir gestalten das hier schön und wohnlich und so, wie Menschen eigentlich auch leben wollen, dann respektiert das ja die Menschen und auch die, die mit ihnen doch dann arbeiten müssen und gibt ihrer Arbeit auch mehr Wert und sie fühlen sich besser. Dieses geänderte Milieu erleichterte auch im Grunde die Veränderung der gesamten Haltung weg von der Wärterrolle, etwa des Personals, hin zu einer therapeutischen Rolle. Und diese Einstellungsänderung kommt ja auch nicht von alleine, sondern sie muss im Grunde trainiert werden. Nicht zuletzt deswegen, weil mit solchen Veränderungen auch Ängste verbunden sind. Also um ein ganz einfaches Beispiel zu sagen, wir haben gesagt, zu einer vernünftigen Innenarchitektur oder einer wohnlichen Atmosphäre gehört selbstverständlich auch, dass die Menschen ihre eigene Nachttischlampe da auf dem Nachttisch stehen haben. Und da hat das Pflegepersonal am Anfang fürchterlich protestiert und hat gesagt, das geht nicht, die Patienten nehmen die Lampe und hauen uns die auf den Kopf. Also alles solche Ängste, genauso wie die Abkehr von dieser absoluten Übersichtlichkeit der früheren Aufnahmekliniken, wo alles nur durch Glas unterteilt war, sodass also der Pfleger von seiner Kanzel aus die gesamte Station überblicken konnte. Das war natürlich jetzt völlig auf den Kopf gestellt, wenn die Leute in Ein- und Zweibettzimmern liegen und die machen die Tür zu. Das ist entsetzlich als Vorstellung für viele Krankenpflegekräfte zu der damaligen Zeit. Und man musste eben ihnen helfen, auch über Fortbildungsmaßnahmen zum Beispiel mit dieser Angst fertig zu werden. Und dann half sicherlich sehr, dass Stationen, die das schon praktizierten, sowohl in den angelsächsischen Ländern als auch in Skandinavien, sagten, nee, das geht. So schlimm ist das alles gar nicht. Wir kriegen die Lampe nicht auf den Kopf. Wir haben zu der damaligen Zeit, muss ich gestehen, auch den einen oder anderen Brief von Personalräten, die protestierten gegen solche Änderungen, einfach im Papierkorb geschmissen, wohl wissend, dass das Ärger geben könnte. Aber die Veränderungen wären sicherlich nicht möglich gewesen, wenn man alle Widerstände da sofort immer ernst genommen hätte und hätte sich dazu sehr von beeindrucken lassen. Die alten Direktoren der Anstalten waren da auch nicht unbedingt unsere Verbündeten. Immer, es gab einige, die das sehr, sehr unterstützt haben, andere, die das also eher skeptisch sahen, aber Gott sei Dank da keinen allzu großen Widerstand aufgebaut haben. Die Patienten haben das natürlich in der direkten Rückmeldung an das Personal sehr begrüßt. Man muss ja sagen, das war insgesamt ja im Grunde eine Reform von oben, nicht? Es gab ja nur wenige, die damals also sich die Reform zur Herzensangelegenheit gemacht haben und versucht haben, das mit politischen und administrativen Mitteln durchzusetzen. Also auch was die Gemeindepsychiatrie anging, Kuhlenkampf und ich sind oft wie Wanderprediger so durchs Land gefahren und haben so versucht, moderne Psychiatrieideen zu verbreiten, nicht? Diese erste Phase der Reform hat sich ja später, Gott sei Dank, umgewandelt in eine Reform von unten, weil dann inzwischen sehr viele Initiativen entstanden waren und eben dann auch die Angehörigen sich artikulierten, die Patienten sich artikulierten und eher die Administrationen oder die Planer unter Druck gerieten, sozusagen von der Basis her und deren Erwartungen und nicht jetzt von oben herab erklären müssten, dass man vielleicht doch die Dinge anders machen könnte und sollte. Naja, wir haben zum Beispiel im Rahmen der Krankenhausplanung sehr stark dafür plädiert, den Überhang an somatischen Betten in psychiatrische Kapazitäten umzuwandeln. Und wenn jetzt neue Einrichtungen entstehen, dass sie sich wirklich auch beteiligen an der Versorgung in ihrer Region. Um diese Vereinbarungen zu erreichen, mussten wir natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten, weil viele sich fürchteten, mit schwierigen Patienten dann zu tun zu kriegen oder Patienten, die in der Einrichtung da irgendwas kaputt machen oder... Und ich erinnere, einer der ersten dieser Vereinbarungen in einer frei gemeinnützigen kirchlichen Einrichtung. Und ich habe dann eben natürlich viel erzählt in dem Gremium dieses Krankenhauses, was aus älteren, gestandenen Fabrikbesitzern im Wesentlichen bestand. Und nachdem die Diskussion eröffnet wurde, dann kam die Frage, müssen wir denn dann auch die Pietisten aus der Nachbarstadt übernehmen? Am Anfang wurde natürlich sehr viel getan, um die Kliniken und die Verhältnisse doch zu verbessern. Gleichzeitig war aber klar, man muss auch unbedingt vernünftige ambulante Betreuungs- und Versorgungsmöglichkeiten schaffen. Da es zur damaligen Zeit ganz wenig niedergelassene Nervenärzte gab, war die Chance, und die wurde genutzt, gesetzlich zu verankern, dass die psychiatrischen Krankenhäuser die Möglichkeit bekamen, sogenannte Institutsambulanzen einzurichten. Das heißt also, ambulante Angebote aufzubauen, was sonst ja den Krankenhäusern verwehrt war, weil man hatte ja die niedergelassenen. Und es war dann ein außerordentlich mühseliges Geschäft, die Krankenkassen davon zu überzeugen, dass sie dafür dann eben auch entsprechendes Geld bereitstellen sollten. Das war für rein medizinische Tätigkeiten für sie nicht so sehr das große Problem. Aber wenn man versuchte, ihnen klarzumachen, was man in einer Institutsambulanz alles leisten muss, kamen die Vertreter der Krankenkassen sehr schnell an die Grenzen, auch des Verständnisses, weil wir natürlich auch darauf dringen mussten, dass eben auch eher Hilfen im sozialen Bereich damit verknüpft werden müssen. Der Hintergrund ist ja, man hat keine psychische Erkrankung, sondern man ist psychisch krank. Das heißt, man ist ja in allen seinen Lebensbezügen betroffen und Hilfen müssen dann eben auch so breit ansetzen. Und ich erinnere zum Beispiel eine Verhandlung mit den Krankenkassen über die Finanzierung von Institutsambulanzen im Suchtbereich, wo dann einer der Chefärzte, die mich da begleitet haben, dann versucht hat, den Krankenkassen zu erklären, warum es so wichtig ist, dass der Sozialarbeiter den Patienten auch zu Hause besucht und im Kühlschrank nachguckt, ob er Alkohol drin hat. Und da waren die Kassen völlig entsetzt und haben gesagt, das sollen wir bezahlen, dass da einer hingeht und guckt, ob da Schnaps oder Alkohol im Kühlschrank ist. Das machen wir nicht. Und dann haben wir nach langen, mühseligen Verhandlungen erreicht, dass wir das als Herstellung von Compliance bezeichnet haben, dass man das zur Absicherung des Behandlungserfolges benötigt. Und haben gesagt, ja gut, dafür zahlen wir. Ja, es gab natürlich eine kritische Öffentlichkeit, die unsere Forderungen sehr stark unterstützt hat. Es gab auch eine extrem kritische Öffentlichkeit, die alles das, was wir taten, für nicht ausreichend erachteten. Und das Paradebeispiel war damals die sozialistische Selbsthilfe in Köln, die im Grunde über die Arbeit mit Jugendlichen, auch auf Probleme der Kinder- und Jugendpsychiatrie und dann im nächsten Schritt der Psychiatrie insgesamt gestoßen waren. Und die dann sehr, sehr kritisch die Verhältnisse in den Anstalten bewertet haben und öffentlich gemacht haben. Das äußerte sich dann konkret auch bei uns im Landschaftsverband darin, dass sie Sit-ins, Bürobesetzungen, Go-ins machten, um deutlich zu machen, dass die Verhältnisse in der Psychiatrie so nicht tolerabel sind. Wobei die sozialistische Selbsthilfe in Köln auch nicht zimperlich war, uns da in unbequemen Nachrichten oder im Kölner Volksblatt da als Mörder und Täter und so zu diffamieren. Eine Schizophrenie zum Beispiel ist eine Krankheit, die hochgefährlich ist, nicht zuletzt deswegen, weil sie Menschen auch dazu bringt, sich vielleicht umzubringen oder eine schwere Depression. Die Frage ist nur, ist das Folge der Erkrankung oder ist das Folge des Systems? Unstrittig ist sicherlich, dass die Anstaltspsychiatrie sich an Menschen versündigt hat. Unstrittig ist aus meiner Sicht, dass man auch lange Zeit über Hochdosierung von Medikamenten Menschen auch geschädigt hat. Aber ein anderes Ding ist schon noch, so jemand wie Kuhlenkampf als Mörder zu bezeichnen, nicht? Oder mir hat mal die Oberstaatsanwältin in Köln, die auch im Rohweiler-Prozess eine große Rolle gespielt hat, mal ganz freundlich gesagt, ach Herr Kuckler, Sie wissen gar nicht, wie viele Anzeigen wegen fahrlässiger Tötung ich gegen Sie schon eingestellt habe. Das fand ich dann sehr angenehm. Aber das lag eben daran, dass bei jedem Suizid, der in irgendeiner der Kliniken stattfand, der SSK-Strafantrag wegen fahrlässiger Tötung gestellt hat. Dennoch war das jetzt nicht so, dass man da jetzt einfach sich so ganz feindlich gegenüberstand, nicht? Weil wir alle verfolgten eigentlich die gleichen Ziele. Wir unterschieden uns ja eher nur in der Frage der Radikalität des Wandels. Und wenn also die Vertreter des SSK da mein Büro besetzt haben, das haben sie ja häufig gemacht. Morgens gab es dann im SSK den Tagesbefehl, heute Besetzung des Büros Kuckler. Dann hatte ich da halt 40 Leute auf dem Fußboden sitzen, von denen mir also mindestens 35 zunächst einmal schlichtweg nur sehr leid taten, weil das einfach arme Schweine waren und erkennbar krank waren und ihnen ging es nicht gut und sie waren sicherlich materiell auch alle nicht gesegnet und, nicht? Und dann gab es dann halt so ein paar Chefideologen, die da in Begleitung waren, denen ging es in der Regel etwas besser, waren aber junge, engagierte Leute. Ja, da ist dann auch nur begrenzt ein Feindbild möglich. Man kannte sich ja dann auch und hat da diskutiert und dann habe ich nach 2-3 Stunden gesagt, Leute, jetzt ich muss arbeiten, jetzt müsst ihr mich mal wieder alleine lassen. Dann haben die gesagt, nee, heute lassen wir dich nicht alleine, heute muss uns die Polizei räumen. Da habe ich dann gesagt, nun macht keinen Quatsch, das ist doch Blödsinn, warum soll man denn hier die Polizei holen und räumen lassen, ist da alles unnötig, wir können ja noch ein halbes Stündchen dranhängen jetzt, aber nee, also heute wäre ganz klare Devise, nicht zu gehen, sondern sie räumen lassen. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn das so ist, dann müssen wir das leider so machen. Dann haben wir ja keine andere Möglichkeit. Und habe dann gesagt, na also, jetzt zeigt mal alle auf, die heute keinen Ausweis bei sich haben. Und dann haben, das weiß ich, so 10 Leute aufgezeichnet und haben gesagt, so, ihr geht jetzt mal schön nach Hause, weil wenn die Polizei kommt und ihr habt keinen Ausweis, das gibt Ärger. Die anderen, die einen Ausweis da haben, die können sich ja dann räumen lassen. Und sind die 10 abgezogen, der Rest ist geblieben und haben sich dann sozusagen wie geplant von der Polizei räumen lassen. In gewisser Weise war natürlich der Druck, den der SSK machte, durchaus hilfreich, nicht? Sowohl die Politik merkte, man muss was tun und das ist nicht nur eine Devise, die Fachleute hier und im Landschaftsverband verbreiten, sondern das ist auch etwas, wo die Öffentlichkeit sehr drauf schaut und auch den Erfolg sehen will, nicht? Also dieser äußere Druck, den der SSK über seine Öffentlichkeitsarbeit machte, der war natürlich insgesamt durchaus hilfreich. Ja, das war eine aufregende Zeit mit Konflikten, mit Höhen und Tiefen. Aber insgesamt muss ich sagen, auch eine sehr schöne Zeit, eine erfüllte Zeit, weil es letztlich doch gelungen ist, dieses inhumane, auf Verwahrung ausgerichtete Anstaltssystem zu überwinden und zu ersetzen durch ein therapeutisch differenziertes System gemeindepsychiatrischer Hilfen. Und damit konnte für die Menschen, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind, doch vieles positiv auch erreicht werden und geändert werden. Und ich persönlich bin dankbar, dass ich diese Zeit miterleben durfte, mitgestalten durfte auch sicher zum Teil als Mitarbeiter von Kuhlenkampf, als für die Psychiatrie zuständiger im Gesundheitsministerium in Düsseldorf oder auch dann lange Jahre als Nachfolger von Kuhlenkampf. Als aus Wärtern Pfleger wurden. Rainer Kukler über die Reform der Psychiatrie, die er 35 Jahre lang begleitet und umgesetzt hat. Eine Sendung von Cornelia Schäfer für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Nächsten Sonntag Miss Austria in Erlebte Geschichten. Nadja Tiller über ihre Karriere und ihre Ehe mit Walter Giller. Sonntag 18.05 und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.